Abschnitt 7 aus Armadale, erster Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Fünftes Kapitel, Teil 1. Seit Mr. Neal das letzte Mal von seiner Lektüre aufblickt, hatten in dem Zimmer und unter seinen Zuhörern einige Veränderungen stattgefunden. Ein Sonnenstrahl fiel auf das Sterbelager und das Kind, von Müdigkeit überwältigt, lag friedlich schlummernd in dem goldenen Licht. Das Gesicht des Vaters hatte sich merklich verändert. Durch den gequälten Geist zur Tätigkeit gezwungen, hatten die bisher bewegungslosen unteren Gesichtsmuskeln jetzt sich zu verzerren angefangen. Der dichte Schweiß auf der Stirn des Sterbenden hatte den Arzt veranlasst, sich zu erheben, um diesem ein Stärkungsmittel zu geben. Auf der anderen Seite des Bettes stand der leere Sessel der Gattin, welche in dem Augenblicke, wo Mr. Armadale den Leser unterbrochen, hinter das Kopfende des Bettes zurückgetreten war, um seinen Blicken zu entgehen. Dort stand sie, sich versteckend an die Wand gelehnt, und heftete die Augen in gieriger Erwartung auf das Manuskript in Mr. Neals Händen. Eine Minute später ward die Stille abermals durch Mr. Armadale unterbrochen. »Wo ist sie?« fragte er, indem er zornig auf den leeren Sessel blickte. Der Doktor deutete auf die Stelle, wo sie stand, und so blieb ihr nichts weiter übrig, als vorzutreten. Sie kam langsam und stellte sich vor ihn hin. »Du versprachst zu gehen, wenn ich es dir heißen würde«, sagte er. »Geh jetzt!« Mr. Neal gab sich alle Mühe, seine Hand zu beherrschen, die zwischen den Blättern des Manuskriptes die Stelle anmerkte. Gleichwohl konnte er ein Zittern derselben nicht unterdrücken. Ein Verdacht, der inzwischen langsam in seinem Geiste aufgestiegen war, ward ihm zur Gewissheit, als er jene Worte hörte. Der Brief war von einer Enthüllung zur anderen fortgeschritten, bis derselbe jetzt endlich bei einer letzten Offenbarung angelangt war, welche der Sohn erst in späteren Jahren, das Weib aber nie erfahren sollte. Deshalb hatte der Sterbende, noch bevor er seiner Gattin erlaubt hatte, die Erzählung mit anzuhören, bei sich beschlossen, der Stimme des Vorlesers Schweigen zu gebieten, wenn er zu dieser Stelle käme, und dass ihn in diesem Entschlusse die zärtlichsten Bitten seiner Gattin um keinen Zoll wanken gemacht hatten, dies erfuhr sie jetzt von seinen eigenen Lippen. Ohne ein Wort zu erwidern, stand sie da und blickte ihn an. Mit ihren Blicken sprach sie ihr letztes Flehen aus, vielleicht ihr letztes Lebewohl. Seine Augen hatten keinen Blick der Erwiderung für sie, sondern wanderten erbarmungslos von ihr fort nach dem schlafenden Knaben. Sprachlos wandte sie sich vom Bette ab und ohne einen Blick auf das Kind, ohne ein Wort zu den beiden Fremden, die sie atemlos beobachteten, verließ sie ihrem gegebenen Versprechen getreu in tiefem Schweigen das Zimmer. Es lag etwas in der Art und Weise ihres Fortgehens, das die Selbstbeherrschung der beiden Männer erschütterte, welche Zeugen desselben waren. Als die Tür sich hinter ihr schloss, fühlten sie ein instinktmäßiges Widerstreben, sich noch ferner mit einer Sache zu befassen, dessen Tragweite sie nicht im Mindesten ermessen konnten. Der Doktor war der Erste, der diesem Gefühle Ausdruck gab, indem er von dem Patienten Erlaubnis zu erhalten versuchte, sich zurückziehen zu dürfen, bis der Brief beendet sei. Der Patient verweigerte ihm diese Erlaubnis. Dann erhob Mr. Neal mit etwas ernsterem Nachdruck seine Stimme. »Der Doktor«, begann er, »ist gleich mir in seinem Berufe daran gewöhnt, dass ihm von anderen Geheimnisse anvertraut werden. Doch ist es, ehe ich in der Sache weitergehe, meine Pflicht, Sie zu fragen, ob Sie wirklich die außerordentliche Stellung begreifen, die wir Ihnen gegenüber einnehmen. Sie haben Mrs. Armadale soeben vor unseren Augen von Ihrem Vertrauen ausgeschlossen, welches Sie doch jetzt zwei Männern anbieten, die Ihnen völlig fremd sind.« »Ja«, erwiderte Mr. Armadale, »eben weil Sie mir fremd sind.« Diese wenigen Worte ließen einen Schluss zu, der nicht eben geeignet war, den Argwohn der beiden Männer zu beschwichtigen. Mr. Neal sprach denselben deutlich in folgenden Worten aus. Sie benötigen dringend meiner und des Doktors Hilfe, sagte er. Habe ich Ihre Worte so aufzufassen, dass es Ihnen, solange Sie unseres Beistandes gewiss sind, völlig gleichgültig ist, welchen Eindruck der Schluss Ihrer Mitteilungen auf uns macht? Ja, ich schone Sie nicht, ich schone mich selber nicht, mein Weib aber schone ich. Sie zwingen mich zu einer Schlussfolgerung, Sir, die mir als eine sehr bedenkliche erscheint, entgegnete Mr. Neal. Falls Sie mir diesen Brief zu Ende zu diktieren verlangen, werden Sie mir, nachdem ich den größeren Teil desselben bereits vorgelesen, auch erlauben, den Rest noch in Gegenwart dieses Herrn als Zeugen vorzulesen. Lesen Sie! Voll ernsten Zweifels ließ der Arzt sich wieder auf seinen Sessel nieder. Voll ernster Zweifel schlug Mr. Neal das Blatt um und las weiter. Ehe ich den Toten ruhen zu lassen vermag, habe ich noch etwas zu berichten. Ich habe erwähnt, wie man seinen Leichnam fand, ohne jedoch der Umstände zu gedenken, unter denen er seinen Tod fand. Es war bekannt, dass er sich auf dem Verdeck befunden hatte, als man die Mannschaft der Yacht in den beiden Booten dem Wrack zurudern gesehen. Aber in der Verwirrung, die durch die Angst der Mannschaft herbeigeführt ward, hatte man ihn später nicht beachtet. Zu jener Zeit stand das Wasser 5 Fuß hoch in der Kajüte und stieg mit großer Schnelligkeit. Es unterlag wenig Zweifel, dass er freiwillig in jenen vom Wasser erfüllten Raum hinuntergestiegen sei, denn sowohl die Entdeckung des Schmuckkästchens seiner Gattin, das unter ihm auf dem Fußboden gefunden ward, als auch der Umstand, dass er das Herannahen unserer Rettungsboote bemerkt hatte, machten es vollkommen wahrscheinlich, dass er in die Kajüte hinabgestiegen sei, um einen Versuch zu machen, das Schmuckkästchen zu retten. Weniger wahrscheinlich war es, obgleich immer wohl anzunehmen, dass sein Tod durch irgendeinen Unfall beim Untertauchen herbeigeführt worden sei, der ihm für den Augenblick die Besinnung geraubt. Doch eine Entdeckung, welche von der Mannschaft der Yacht gemacht wurde, wies auf eine deutliche Lösung des Geheimnisses hin und erfüllte die Leute alle mit Entsetzen. Als sie im Verlauf ihrer Nachsuchung an die Kajüte kamen, fanden sie die Springluke verriegelt und die Tür von außen verschlossen. Hatte man die Kajüte zugeschlossen, ohne zu wissen, dass sich Ingleby dort befinde? Allein von dem angsterfüllten Zustande der Mannschaft gänzlich abgesehen, war durchaus kein Grund vorhanden, weshalb irgendjemand, ehe er das Wrack verließ, die Kajüte hätte verschließen sollen. Deshalb blieb nur noch ein Schluss übrig. Hatte irgendeine mörderische Hand absichtlich den Mann eingeschlossen, damit er in dem schnell steigenden Wasser ertränke? Ja, eine mörderische Hand hatte ihn eingeschlossen, um ihn ertrinken zu lassen. Diese Hand war die meinige. Der Schotte sprang von seinem Sitze am Tische empor. Der Doktor fuhr von dem Bette zurück. Von dem gleichen Abscheu erfüllt, durch dasselbe Grauen erstarrt, blickten beide auf den sterbenden Bösewicht. Dort lag er mit dem Haupt seines Kindes an seiner Brust, von der Teilnahme der Menschen verlassen, von Gottes Gerechtigkeit verflucht. Dort lag er in der Vereinsamung eines Kain und gab ihren Blick zurück. In demselben Augenblicke, wo die beiden Männer aufstanden, ward die Tür, die in das anstoßende Zimmer führte, heftig von der Außenseite erschüttert, und ein Geräusch wie das eines schweren Falls machte sie beide schweigen. Der Doktor, welcher der Tür zunächst stand, öffnete dieselbe, ging hinaus und schloss sie augenblicklich wieder hinter sich. Mr. Neal wandte dem Bette den Rücken zu und wartete schweigend ab, was sich ereignet hatte. Das Geräusch, welches das Kind nicht aus dem Schlummer geweckt, hatte auch nicht die Aufmerksamkeit des Vaters erregt. Seine eigenen Worte hatten ihn weit von dem hinwegversetzt, was sich an seinem Sterbebette zutrug. Sein hilfloser Körper befand sich wieder auf dem Wrack und das Gespenst seiner leblosen Hand drehte wieder den Schlüssel in der Kajütentür um. Im nächsten Zimmer wurde heftig geschellt. Eifrige Stimmen redeten durcheinander, eilige Schritte gingen hin und her. Es vergingen einige Augenblicke und dann kam der Doktor zurück. »Hat er Sie gelauscht?« flüsterte Mr. Neal auf Deutsch. »Die Frauen sind beschäftigt, sie zum Bewusstsein zurückzurufen«, erwiderte der Arzt ebenfalls leise. »Sie hat alles gehört. Sagen Sie mir um Gottes Willen, was wir zunächst tun sollen.« Ehe es dem Schotten möglich war zu antworten, erhob Mr. Armadale abermals seine Stimme. Die Rückkehr des Doktors hatte ihn zur Gegenwart zurückgerufen. »Fahren Sie fort«, sagte er, »als wäre nichts vorgefallen.« »Ich mag mich ferner nicht mit Ihrem schändlichen Geheimnisse befassen«, versetzte Mr. Neal. »Sie sind Ihrem eigenen Bekenntnisse zufolge ein Mörder. Falls jener Brief beendet werden soll, verlangen Sie wenigstens nicht von mir, dass ich dazu die Feder ansetze.« »Sie haben mir Ihr Versprechen gegeben«, war die Antwort, die mit derselben unbeweglichen Gelassenheit gesprochen wurde. »Sie müssen entweder für mich schreiben oder Ihr Wort brechen.« Für den Augenblick war Mr. Neal zum Schweigen gebracht. Dort lag der Mann durch den Schatten des Todes gegen den Abscheu seiner Mitmenschen geschützt, außer dem Bereiche aller menschlichen Verdammung, außer dem Bereiche aller irdischen Gesetze, nur eines einzigen letzten Entschlusses sich bewusst, des Entschlusses, den Brief an seinen Sohn zu beenden. Mr. Neal zog den Arzt auf die Seite. »Ein Wort«, sagte er auf Deutsch, »bleiben Sie bei Ihrer Behauptung, dass er die Sprache verlieren kann, bis wir nach Stuttgart zu senden imstande sind?« »Sehen Sie seine Lippen an«, erwiderte der Arzt, »und urteilen Sie dann selbst.« Die Lippen des Sterbenden beantworteten die Frage, denn eine Verzerrung der Mundwinkel, die kaum bemerkbar gewesen war, als Mr. Neal zuerst ins Zimmer getreten, war jetzt deutlich sichtbar und seine langsame Artikulation ward mit jedem Worte, das er sprach, immer schwerer und mühsamer. Die Lage war eine fürchterliche. Nach einem Augenblicke des Zögerns machte Mr. Neal einen letzten Versuch, sich aus derselben herauszuziehen. »Können Sie es wagen, mich jetzt, da mir die Augen geöffnet sind, an ein Versprechen zu binden, das ich in Unwissenheit gab?« »Nein«, erwiderte Mr. Armadale, »ich lasse Ihnen die Freiheit, Ihr Wort zu brechen.« Der Blick, welcher diese Antwort begleitete, versetzte dem Stolze des Schotten einen empfindlichen Stich. Als er das nächste Mal sprach, geschah dies von seinem Platze am Schreibtische aus. »Es hat noch kein Mensch von mir sagen können, dass ich je mein Wort gebrochen«, entgegnete er aufgebracht, »und selbst Sie sollen dies jetzt nicht von mir sagen dürfen. Doch vergessen Sie nicht, wenn Sie mich an mein Versprechen binden, so binde ich Sie an meine Bedingung. Ich habe mir unbedingte Freiheit in meinem Verhalten vorbehalten und erinnere Sie hiermit daran, dass ich, sobald ich mich von Ihrem Anblicke befreit sehe, nach eigenem Gutdünken Gebrauch von derselben zu machen beabsichtige.« »Bedenken Sie, dass er im Sterben liegt«, bat der Doktor sanft. »Kehren Sie auf Ihren Platz zurück, Sir«, sagte Mr. Neal auf den leeren Sessel deutend. »Ich will das, was mir noch zu lesen bleibt, nur in Ihrer Gegenwart lesen und was noch zu schreiben ist, nur in Ihrer Gegenwart schreiben. Sie haben mich hierher gebracht. Ich habe das Recht, darauf zu bestehen, und ich bestehe darauf, dass Sie bis zuletzt als Zeuge dableiben.« Der Doktor fügte sich, ohne eine Einwendung zu machen, in seine Lage. Mr. Neal nahm sein Manuskript wieder auf und las den Rest desselben ohne weitere Unterbrechung bis zu Ende. »Ich habe, ohne ein Wort zu meiner Entschuldigung vorzubringen, meine Schuld bekannt. Ohne ein Wort zu meiner Verteidigung zu sagen, will ich jetzt berichten, in welcher Weise das Verbrechen verübt ward. Kein Gedanke an ihn beschäftigte mich, als ich seine Gattin bewusstlos auf dem Verdeck des Schiffes liegen sah. Ich tat das Meinige, um sie sicher in das Boot zu schaffen. Erst nachdem dies geschehen, kam er mir wieder in den Sinn. In der Verwirrung, welche herrschte, während unsere Mannschaft die Leute des Schiffes zwang, ordentlich und der Reihe nach ins Boot zu steigen, fand ich Gelegenheit, unbeachtet nach ihm zu suchen. Nicht wissend, ob er sich mit im ersten Boote befunden oder noch an Bord des Wracks sei, näherte ich mich der Mitte des Verdecks und sah ihn mit leeren Händen und von Wasser triefend die Kajütentreppe heraufkommen. nachdem er, ohne mich zu bemerken, einen schnellen, begierigen Blick auf das Boot geworfen, überzeugte er sich, dass ihm noch Zeit bliebe, ehe die Mannschaft abstoßen könne. »Noch einmal«, sprach er zu sich selber und verschwand wieder, um einen letzten Versuch zur Rettung des Schmuckkästchens zu machen. Der Teufel flüsterte mir ins Ohr, »erschieße ihn nicht wie einen Mann, ersäufe ihn wie einen Hund.« Er befand sich unter Wasser, als ich die Springluke verriegelte, aber sein Kopf tauchte aus der Wasserfläche empor, ehe ich die Kajütentür verschließen konnte. Er blickte mich an und ich ihn. Und ich schloss die Tür vor seinen Augen. Im nächsten Augenblick stand ich wieder unter den wenigen, die noch auf dem Verdeck harrten, und eine Minute später war es zu spät, um zu bereuen. Der Sturm drohte uns mit Vernichtung und die Mannschaft ruderte mit aller Gewalt vom Schiffe fort. »Mein Sohn, ich verfolge dich aus meinem Grabe mit einem Bekenntnisse, womit meine Liebe dich gern verschont hätte. Lies weiter, dann wirst du erfahren, warum. Ich will nichts von meinem Leiden sagen, will nicht um Mitleid für mein Andenken bitten. Während ich dies schreibe, fühle ich eine seltsame Mattigkeit des Herzschlags, ein seltsames Zittern der Hand, welches mich mahnt, zum Schlusse zu eilen. Ich verließ die Insel, ohne zu wagen, das Weib, welches ich in so jammervoller Weise verloren und dem ich ein so schmachvolles Unrecht zugefügt, noch einmal zu sehen. Als ich mich entfernte, lastete der ganze Verdacht, den Ingelbys Todesart erweckt hatte, auf der Mannschaft des französischen Schiffes. Es konnte keinem derselben ein Beweggrund für diesen Mord untergeschoben werden, aber da sie meistens als geächtete und jedes verbrechensfähige Missetäter bekannt waren, so fiel der Verdacht auf sie und man unterwarf sie einer gerichtlichen Untersuchung. Erst später hörte ich durch Zufall, dass sich der Verdacht auf mich gelenkt habe. Die Witwe allein erkannte aus der undeutlichen Beschreibung, die man ihr von dem Fremden machte, welcher sich unter der Mannschaft der Yacht befunden hatte und am Tage nach der Tat verschwunden war, wer der Mörder gewesen. Sie allein wusste auch, warum ihr Gatte gemordet worden sei. Als sie diese Entdeckung machte, hatte sich ein falsches Gerücht von meinem Tode auf der Insel verbreitet, und diesem Gerüchte verdankte ich vielleicht, dass ich von jeder gerichtlichen Verfolgung verschont blieb. Auch war es wohl möglich, da außer Ingelby kein menschliches Auge mich die Kajütentür hatte verschließen sehen, dass es an hinreichenden Beweismitteln gebrach, um eine Untersuchung zu rechtfertigen. Vielleicht aber bebte die Witwe selbst vor Enthüllungen zurück, welche die unvermeidliche Folge einer einzig und allein auf ihren Verdacht begründeten öffentlichen Anklage gegen mich gewesen wären. Doch wie dem immer sein mochte, das Verbrechen, welches ich ungesehen verübt, ist bis auf diesen Tag unbestraft geblieben. Ende von Abschnitt 7, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 25. September 2023.